Hallo und herzlich willkommen bei A, der sauberen Kurzform von A. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weiß. Und das wirklich vor und tief rein. Und nun eine weitere Folge mit dem einmaligen, unglaublichen, fantastischen Jürgen. Wie soll ich es ausdrücken? Unsere Intros waren auch schon mal musikalisch. Das stimmt. Ich meine, ja, okay. Die Intros hatten vor allem mal mehr Zeit von mir noch vorbereitet zu werden. Ja, Philipp, hast du jetzt vielleicht einen passenden Würfel? Jetzt müsst ihr nur noch 7 Seiten haben. Ja, Oh, ich bin jetzt schon gefangen. Da ist er. Ja, ich habe einen. Soll ich? Na, also. Ja, warte, dann drehe ich mal kurz mein Mikro und drehe mal hier hoch und jetzt würfel ich. 1/6. Es wird für immer ein ungelöstes Rätsel bleiben, wie du jetzt einen 7-seitigen Würfel hergezaubert hast. Aber ich habe hier eine E-Mail von Torge. Ich habe hier sogar einen. Ja. Ich habe hier sogar einen Würfel, beziehungsweise 2 Würfel, auf denen steht, die sind wievielseitig? Ich überlege gerade, nee, die sind 10-seitig und sind mit Braille beschriftet. Mit was beschriftet? Also mit der sogenannten landläufig blinden Schrift, also dass du so Erhebungen hast, damit wir mit Leuten zusammenspielen können, die nicht sehen können. Ah ja, cool, super. Ich check jetzt mal noch, ob wir diese Person schon hatten. Das ist vielleicht auch was, was man ab und zu mal machen sollte. Ach was, das ist überbewertet. Das gibt guten Audio-Content und viele Lacher. Super, also jetzt muss ich mir schnell schauen. Und checken, ob die Person auch noch lebt. Ob das Intro einen Spoiler beinhaltet. Im folgenden 10 Hinweise auf eine Person, deren sterbliche Überreste zwar noch unter uns weilen, die Person selber jedoch nicht mehr. Aha, also die Person ist nicht verbrannt und wurde über die Welt verstreut oder wurde ins All geschossen. Also kann es schon mal nichts Bock sein. Und hinter 10 ist ein Ausrufezeichen. Also das ist schon, es stecken schon einige Hinweise hier im Intro. Erstens. Ich wurde am 22. September 1918 in Ingersheim an der Jagst geboren. Ingersheim! Könnte ich behaupten, dass wir das jemals hatten? Ja, du könntest es aber auch behaupten, ich könnte es nicht bejahen oder verneinen. Zweitens, und das ist schon ein interessanter, mein Briefkopfwappen zeigt ein waagrechtes Schwert mit einer Blume und das Wort Trabanten darunter. What? Was zeigt denn dein Briefkopfwappen, Philipp? Eine Pastete. Das dachte ich mir. Eine Podcast-Pastete. Er hat jetzt einen kurzen Moment lang Angst, dass er einfach seinen Arbeitgeber nennt und damit gesteht, dass er einfach, wie wir alle halt das Office Supply von dort ausleihen. Drittens. Ich war begeistertes Mitglied der Hitlerjugend und übernahm dort auch zahlreiche Führungsaufgaben. Spitzenformulierung. Jetzt hätte ich, ich habe jetzt noch gedacht, wenn sowas kommt wie so eine Wappen und sowas, dann hätte ich noch auf Viktor von Bülow getippt, aber hier sind wir auf jeden Fall raus. Das stimmt, es ist nicht Viktor von Bülow. Und den hatten wir ja auch schon. Viertens, 1935 nahm ich als einer von 3 Fahnenträgern aus Ulm am Reichsparteitag der NSDAP teil. Nee. Also, nee. Deiner, oder anders, der inhärenten Logik des Storytellings, die jetzt diesen Hinweisen inne wohnt, sind wir jetzt gerade ja eher im Bereich von einer, hätte ich gesagt, von einem Widerstandskämpfer unterwegs. Du würdest sagen, eine Nazi-Größe würde nicht mit solchen Hinweisen eingeführt werden? Genau, genau. Ja, das hat überhaupt nichts mit Politik zu tun. Oh, kann natürlich auch sein, klar. Fünftens. Vielleicht führt euch das in die richtige Richtung. Mhm. Im November 1937 wurde ich verhaftet wegen Paragraf 175a StGB homosexuelle Betätigung. Ich wurde diesbezüglich, anders als mein mutmaßlicher Partner, jedoch nie verurteilt und schon nach kurzer Zeit wieder freigelassen. War das nachweislich oder war das angedeutet? Ich habe jetzt hier noch viele Erklärungen unter den Hinweisen, die ich jetzt nicht alle vorher vorbereitet habe, weil ich ja nicht wusste, welche Folge dran kommt. Ich kann das aber mal kurz vielleicht überfliegen, vielleicht steht da irgendwas drin. Ratet ihr so lange ruhig weiter. Ich höre euch aber nicht zu. Wen gibt es denn als bekannte Personen? Also ich wollte gerade sagen, über, war es nicht sogar, dass Sophie Scholl, also das passt natürlich nicht, aber auch bei ihr gab es ja Passagen, wo man gesagt hat, dass sie sehr für Mädchen geschwärmt hat an irgendeiner Stelle, wobei man jetzt nicht weiß, ob das jetzt einfach ein freundschaftliches Schwärmen war oder mehr. Ist ja alles sehr tragisch. Es steht tatsächlich ein Hinweis zu deiner Frage hier unten, den ich dir aber jetzt einfach mal ganz hart vorenthalte. Okay, finde ich okay. Sechstens. Von Ende Juli bis Anfang November 1942 war ich als Sanitäter an die Ostfront abkommandiert. Dass ich nicht kämpfen musste, liegt an meinem in München angefangenen Medizinstudium. Hast du das jetzt gesagt, weil du weißt, um wen es geht? Oder hast du das jetzt gesagt, weil klar ist, dass wenn er als Sanitäter da nicht kämpfen muss? Nee, ich weiß es tatsächlich. Dann bin ich mal raus. Also, das haben wir ja gesagt. Ich will mal ein bisschen Druck auf den... Nee. Also, du löst jetzt und dann werden wir mal überlegen, wie wir dieses Konzept vielleicht ein bisschen abändern. Dann sag ich einfach den Vornamen Hans. Wie wir dieses Format für immer begraben. Dann sag ich den Vornamen Hans und Dominik darf den Rest erraten. Und dann sage ich noch den Zweitnamen Fritz und das bringt den Dominik auch nicht weiter. Ja. Also... Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Nee, ich will dich jetzt alles ins Messer laufen lassen. Das ist einfach Hans Scholl. Hier steht noch unten, das finde ich sehr schön. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Erraten. Das kann jetzt jeder für sich selbst beantworten. Hattest du Spaß beim Erraten? Ich finde schon diesen Moment, wo man so im Hirn rumkramt und sich überlegt, genauso dieses, wenn es jemand so die Fragen stellt, dann müsste es in die Richtung gehen. Das finde ich schon immer lustig. Das macht mir schon Spaß. Okay. So das Erraten selber ist dann, ja, das ist okay. Ich habe euch auch nur die Hälfte vorgelesen. Da stand, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Erraten und seid nicht direkt draufgekommen. Naja, direkt. Welchen Hinweis haben wir denn? 6. Naja, da war der Philipp schon besser. Siebtens. Ja, da war der Dominik vor allem schon mal besser. Mit meinem guten Freund Alexander Schmorell, weiß ich nicht, gründete ich während meines Studiums eine Arbeitsgruppe, das steht in Anführungszeichen, in die später unter anderem noch der Universitätsprofessor Kurt Huber kam. Ach so, ja, jetzt weiß ich auch, warum Arbeitsgruppe in Anführungszeichen. Oh Gott, ich sitze, glaube ich, gerade auf dem Schlauch. Aber jetzt hat sich der Knoten gelöst. Achtens. Eines der von mir mitgeschriebenen Werke eröffnet mit den Worten, man kann sich mit dem Nationalsozialismus geistig nicht auseinandersetzen, weil er ungeistig ist. Neuntens, ich wurde bei einem Schauprozess am 22. Februar 1943 von Roland Freisler zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde noch am selben Tag vollstreckt, meine letzten Worte waren, es lebe die Freiheit. Ich wurde jedoch nicht alleine verurteilt. Mit mir starben noch meine Schwester und Christoph Probst. Andere Mitglieder meiner vorhin erwähnten Arbeitsgruppe wurden später noch hingerichtet. Diese waren Willi Graf, Kurt Huber und Alexander Schmorell. Weitere uns nahestehende Personen wurden zu unterschiedlich langen Haftstrafen verurteilt. Und der letzte Hinweis. Wie ihr hoffentlich mittlerweile wisst, habe ich die Widerstandsgruppe Die Weiße Rose gegründet und mit dieser insgesamt 6 Flugblätter verteilt. Ganz große Leseempfehlung an dieser Stelle. Steht hier in Klammern. Mein Name ist Hans Fritz Scholl. Aber warum wurde wegen seiner homosexuellen Aktivitäten nicht angeklagt? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Weil das ist nicht ganz klar, aber Philipp hat ja zurückgefragt, ob er denn wirklich homosexuell war. Hier steht jetzt noch für Interessierte zu Hinweis 5, man geht heute davon aus, dass Hans Scholl wohl bisexuell war. Wer ist das nicht? Ich finde es tatsächlich gut, weil die Sophie ist ja die immer nur in dem Mittelpunkt steht. Und man fragt sich doch auch wahrscheinlich, warum, weil der Bruder war ja mindestens genauso aktiv in der Szene, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, dass sie halt durch ihr Tagebuch halt eine Berühmtheit erlangt hat, die vielleicht im Vergleich auch etwas ungerecht ist. Isn't it? Ja, ich überlege jetzt gerade, wo das herrührt, dass man Sophie Scholl sofort auch irgendwie den Vornamen parat hat und bei ihrem Bruder dann doch etwas länger kramen muss. Ich wollte sagen, auch mit diesem zweiten Vornamen im Leben hätte ich den nicht gewusst. Ja, es ist vielleicht, wenn es so eine, weißt du, so die Widerstandsgeschichte, das ist ja immer so ein Kampf David gegen Goliath und wahrscheinlich ist dann ein du weißt, ein junges Mädchen, wahrscheinlich ist das einfach noch, da ist das Gefälle noch größer. Vielleicht, ich weiß nicht, deswegen kann ich mir jetzt aber auch nicht wirklich erklären. Oh, aua, das dröhnte. Gott sei Dank gibt's Audio Post-Processing und ich mache das erträglich für unsere Zuhörenden. Wenn auch ihr wollt, dass eure Sachen so respektvoll geknüllt und weggeworfen werden und von Jürgen in den Dreck gekehrt, dann schreibt ihm eine Nachricht. Hier schwingt immer so latent mit, dass es nicht wertschätzend ist. Ich verstehe es nicht. Das habe ich euch schon wirklich oft erklärt jetzt. Ja. Es gibt ja auch Leute, die sich explizit wünschen. Das so. Stimmt. Ja, danke, Benjamin. Und, ja. Moment, da stand doch dann drin, du kannst es jetzt zerreißen, nicht du musst. Er hat sich nur seinem Schicksal ergeben. Nee, das war schon eine klare Aufforderung. Ja. Sei es dir gegönnt. Ja, das will ich hoffen. Die wenigen Freuden, die ich habe in meinem Leben. Ach, ich zerknüll mich jetzt und schmeiß mich ins Bett. Ich danke euch für eure Zeit und wünsche euch ein schönes Restleben am heutigen 15. Februar. Und liebe Hörenden, ich danke auch euch, dass ihr alle so tapfer durchgehalten habt bis hierher. Ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag, egal wie er gerade aussehen mag. Boah, das klingt jetzt echt so, als würden wir nie mehr auf Sendung gehen. Nee. So final. Ja. Dann möchte auch ich nochmal auf die 4 Jahre zurückblicken, die es dieses Format schon gibt und mich bedanken. Gibt für das Nachfolge, Podcast, Pastete und Schmerzenssache, bitte beide abonnieren und 300 Sterne bei iTunes lassen. Von daher, Apple Podcasts heißt ja jetzt. Von daher, ja. Von daher, ciao. Und das einfach als letzte Folge veröffentlichen. Völlig kommentarlos. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Gute Nacht, Josh. Wir kommen wieder. Tschüss.